nicht gehen. Ich hab keine Lust, dir weiter zu folgen. Ich bin voll von deiner Stimme und ich werd die weiteren Folgen, die unser Kontakt nach sich ziehen wird, im Auge behalten, um mich davor zu schützen, mich wie du zu verhalten. Deine Gefühle hab ich nicht, doch du kämpfst deinen Kampf, an dessen Ende die Aussicht steht, mich zu zerstören, weil ich bin dein Feind, der dir jede Kleinigkeit unter die Nase hält. Besonders wenn du breit abends ins Koma fällst, wach ich über dich und halt dich unter Kontrolle, sonst gewinnst du an Oberhand und ich lieg im Bett mit dir als meinem Wächter. Meine Handlung und mein Willen liegt am Boden, es brächte ich weiter ohne dich zu wohnen, doch du verfolgst mich überall. Vielleicht lenkst du den Stift, der wie Gift meine Sinne frisst, und aus Papier, aus Gott, ich friste ein Dasein, das so seltsam ist, dass manchmal der Wunsch nach einem Ende sich den Weg bahnt. Vielleicht hab ich ja schon geahnt, wir beide werden U-Bahn fahren. Als Gast oder Stück Gut hängt ab vom Verhältnis von Trauer und Mut, das sich ergibt, wenn wir beide im Duell unsere Kräfte messen. Es tut gut, wenn ich siege, die verlorenen Spiele zerschmettern meine Seele. Qual entsteht nicht weiß wie Algenwuchs im See. Wie geht es aus, welche Strategien benutzt um Angriffsfall? Dann schlägst du zu und triffst mich vor dir her wie ein Angriffsball. Es ist seltsam, nicht zu wissen, wann was passiert. Vorerst wird mein Gehirn von diesem Beat massiert. Es beruhigt mich und ich kann weiter atmen. Meine Sinne sind da, bereit immer zuzuschlagen, sobald du an die Oberfläche getan. Als Gedanke von Nebensächlichkeiten trittst, die so unscheinbar wirken wie Kinder beim Spielen, aber sie wüten furchtbar und zerstören Sinn und Unsinn. Sie machen alles gleich, mein Fleisch verdirbt, obwohl ich noch lebe. Meine Haut ist bleich, du tarnst dich als himmelsreich, betäubst meine Sinne so geschickt, dass ich noch nicht mal merke, dass ich spinne. Und so beginnt eine Phase mit Wänden und Gängen aus modrigem Schlamm, die mein Zuhause für eine lange Zeitspanne werden. Bis dann irgendwann meine Kraft zurückkehrt, mit geschärfter Klinge gehe ich gegen dich vor und zwinge dich zum Rückzug. Dann bin ich der Sieger und halte dich gefangen, bis wir wieder von vorne anfangen. Wann hat's endlich ein Ende mit den Niederträchtigkeiten, die sich verbreiten, unser Leben bedeutungslos erklären? Vielleicht sollten wir mal reden und uns nicht den Krieg erklären.